1. Für den Musikmeister, ein Lehrstück der Korrekeiten. 2. Oh Gott, wir haben mit eigenen Ohren von unseren Vorfahren erfahren, was bedeutenden Taten du in der fernen Vergangenheit vollbrachtest. 3. Mit deiner eigenen magtest du fremde Völker vertrieben, unsere Ahnen dort anzusiedeln, waren du ander Nationen bestraftest, damit dein Volk sich ausbreiten konnte. 4. Den SIE eroberten das Land Kienswegs durch ihr eigen militarisch stark, sondern allein durch den helfend handen den Gegenwart, weil du ihnen wohlgesinnt warst. 5. Du allein bist mein rechtmäßiger König, o Gott, weshalb ich dich bitte, direkting für das Volk Jacob ans Jordanin. 6. Ne durch deinen Beistand konnen wir unsere Bedränger zurückdrängen, und in deinem Namen werden wir Diogenigen besiegen, die sich gegen uns erheben. 7. Ich verlass mich bei kriegerischen Auseinandersetzungen weder auf meinen Bogen, noch erwart ich, dass mein Schwert mir den entscheidenden Sieg bringt. 8. Viel mehr bist du es, der uns den Triumph über unsere Feinde schenkten Diogenigen beschamt, die uns mit has begegnen. 9. Wir rühmten uns allerseit deiner gottlichen Unterstützung und werden deinen Namen für immer mit Dankbarkeit preisen. 10. Denikest du uns nun wirstesen und der Schande preisgegeben, die du nicht mehr mit unseren Hirn in die Schlacht ziehst. 11. Du last uns vor unseren Widersaken zurückweichen, so dass Diogenigen, die uns hassen, ungehindert Butmachen konnen. 12. Du hast uns wie scharf ausgeliefert, die zum Verse bestimmt sind, und ist uns unter die fremden Volkes erstreut. 13. Du hast den Igenes Volk für einen geringen Preis verkauft, one durch diesen Handel einen nennenswerten Guin zu erzielen. 14. Infolgedessen sind wir zum Gespot unserer Nachbarn geworden und müssen den Hohn der Erträgen, die uns umgeben. 15. Du hast zugelassen, dass wir unter den Nationen zum Inbegriff des Unglücks werden, woraufhin die Volker spottisch den Kopf über uns schütteln. 16. Mein eigen Schande steht mir standig vor Augen, und ich fühle mich von der Demütigung, die mir widerfahren ist, wollig bedeckt. 17. Dies geschieht aufgrund der Stimmen der, die uns verspotten und lasten, so i angesichts der Ratschsuchtigen Feinde, die uns gegenüberstehen. 18. All dieses Lied ist über uns gekommen, obwohl wir dich nicht vergessen haben und mit dir geschlossenen Bundstätts true geblieben sind. 19. Unser Herz hat sich nicht von dir abgewandt, und wir sind in unserem Handel nicht von dem Weg abgewichen, den du uns gewiesen hast. 20. Denikest du uns an einem Ort der Verzweiflung ermahnt und uns mit einer tiefen Finsternis umschlossen. 21. Hatten wir den Namen unseres Gottes verniedlassigt oder unsere Hand betten zu einem fremden Gott ausgestreckt, so wär dies nicht verborgen geblieben. 22. Word Gott ein solches Verhalten nicht unter suchen, die er doch selbst die verborgensten Geheimnis des menschlichen Herzens genau kennt. 23. Tatsächlich wär denn wir jedoch dein Twillen standig mit dem Tod bedroht und wie scharf behandelt, diese Schlachtung vorgesehen sind. 24. Wach auf, Herr! Warum scheinst du zu schlafen? Erheb dich und wirst aus uns nicht für all Ewigkeit. 25. Aus welchem Grund verbirgst du den Angesicht vor uns und ignorierst unser Tiefseelen soe die Unterdrückung, unter der wir leiden? 26. Unser Seel ist bis in den Staub niedergedruckt, und wir liegen kraftlos am Boden, unfähig uns aus eigener Stork zu erheben. 27. Stay uns nun bei, uns zu helfen, und erlose uns aufgrund deiner unerschöpflichen Gnade.